قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Selamlar olsun annelerimize, bacılarımıza. Selamlar olsun, selamlar olsun. Es gibt immer zwei Seiten. Die eine, die übertreibt, und die andere, die untertreibt. Aber der Weg von Ahli Sunna wal Jama'a ist der mittlere Weg. Der Weg der Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Das ist der Weg der von Ahli Sunna wal Jama'a. Cephelere yiğitleri doğuranlara, tevhidi yaşayın yaşatanlara. Die Religion ist das, was Sahaba gemacht haben. Alles, was danach gekommen ist, und es stimmt nicht überein mit dem, was die Sahaba gemacht haben, ja, kann man nicht als Religion nennen, sondern man nennt es entweder Bidah, ja, und diese Bidah hat entweder Bidah Kufriye oder Bidah, die nicht Kufriye ist, aber die ist trotzdem Bidah. Wa kullu Bidatin Dalala, sagt der Prophet, und jede Bidah ist der falsche Weg. Aişelere selamlar olsun, selamlar olsun. Tevhidi yaşayın yaşatanlara. Deswegen, man macht kein Teberruk bei bestimmten Plätzen, bei denen es keine Beweise gibt, dass man dort Teberruk macht. Wie zum Beispiel der Platz, wo der Prophet geboren wurde. Jetzt kommen welche, graben irgendwo, und wenn sie in Mekka sind, wo ist das Haus, wo Prophet geboren worden ist? Okay, warum willst du das wissen? Ja, ich muss dorthin gehen, Dua machen und dort berühren und so, vielleicht Allah gibt mir Bereke. Nein, da gibt es keine Bereke, du Schwachkopf. Bereke ist in Koran und Sunna, Allahu Akbar. Bereke ist im Zikr und nicht in einer Wand. Eine Wand, Stein, nichts. Hast du von Allah? Havva Bare'ye, Aişe'lere, selamlar olsun, selamlar olsun. Selamlar olsun. Selamlar olsun. Selamlar olsun. Selamlar olsun. Selamlar olsun. Selamlar olsun. Heute werden wir mit Allah subhanahu wa ta'ala über Teberruk sprechen. At-Teberruk, ja, haben wir voriges Mal gesagt. Wir wissen also, alle diese Fragen, die wir bis jetzt bearbeitet haben, ja, es gibt immer zwei Seiten. Die eine, die übertreibt, und die andere, die untertreibt. Aber der Weg von Ahli Sunna wal Jama'a ist der mittlere Weg. Der Weg der Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Das ist der Weg der von Ahli Sunna wal Jama'a. Ja? Die Religion ist das, was Sahaba gemacht haben. Alles, was danach gekommen ist, und es stimmt nicht überein mit dem, was die Sahaba gemacht haben, ja, kann man nicht als Religion nennen, sondern man nennt es entweder Bidah, ja, und diese Bidah hat entweder Bidah Kufriye oder Bidah, die nicht Kufriye ist, aber die ist trotzdem Bidah. Wa kullu Bidatin Dalala, sagt der Prophet, und jede Bidah ist der falsche Weg. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. Derjenige, der sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam widersetzt, nachdem ihm der gerade Weg klar geworden ist, der richtige Weg, Weg der Rechtleitung, ja? Und وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, und einen anderen Weg folgt und nicht der Weg der Mu'minin, und damit sind die Sahaba gemeint, wie die Mufassirun rahimahumullah ta'ala sagen, und er folgt einen anderen Weg und nicht den Weg der Sahaba. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا, wir werden ihn auf den Weg, für den er sich entschieden hat, wir werden ihn auf diesen Weg festigen. Ja? Du willst Demokrate sein? Kein Problem, wir werden dir diesen Weg geben. Du willst Sufi sein? Kein Problem. Dafür hast du dich entschieden, damit du Yawm al-Qiyamah nicht sagen kannst, ich wurde gezwungen, wie die Jibriya das sagen. Ja? Verstehst du mich? Du willst Rafidi sein? Gehst du den Weg der Rafida? Du willst den Weg? Verstehst du mich? Nachdem dir der wahre Weg klar geworden ist, nachdem du den richtigen Weg erkannt hast, und das ist Koran und Sunna, du folgst einen anderen Weg, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا, wir werden ihm das geben, für was er sich entschieden hat, und am Ende werden wir ihn in Jahannam werfen, und das ist der, كُمُ السَّلَامُ رَحْتَوَى, und das ist der schlimmste Platz. Bei dieser Sache, التبرك, gibt es auch viele Leute, die diese Sache total falsch verstanden haben. Deswegen werden wir auch diese Sache erwähnen. Barakallahu fikum. Subhanallah, ich habe irgendwas im Auge. Und das stört mich die ganze Zeit, subhanallah. Ja? Aber egal, wir machen weiter. Ja? At-Tabarruk, barakallahu fikum. At-Tabarruk kommt von Bereka. Und Bereka, ihr wisst, was Bereka ist. Bereka bedeutet Segen. Ja? Segen. Ja? Bereka bedeutet Segen. In der arabischen Sprache bedeutet Bereka etwas, yani ikthar, wathubut, dass du etwas vergrößerst. Ja? Zum Beispiel, du hast wenig Essen, ja? Wenn du sagst, in diesem Essen ist Bereka, das bedeutet, da ist viel Essen, es hat sich vergrößert, es ist größer geworden. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Oder dass du etwas festigst, dass es da ist, du verlierst es nicht, es ist immer da. Das bedeutet das also, die Bedeutung von Bereka in der arabischen Sprache. Tabarruk bedeutet etwas vergrößern, größer machen, ja? Und ihn festigen, dass man es nicht verliert. Thubut bedeutet etwas, dass du es verbinden. Ich? Verbinden. Nein, nicht verbinden. Dass du es festigst, dass du es zusammenhältst. Nein. Bedeutet, was bedeutet Thabit eigentlich? Ja? Fest. Fest, barakallahu fikum. Thabit, er hat ihn auf einen Platz festgemacht, es kann nicht davonlaufen. Ja? Es ist da. Du kannst es nicht verlieren. Keiner kann es dir wegnehmen. Das ist Bereka in der arabischen Sprache die Bedeutung. Okay? At-Tabarruk in der Scharia bedeutet was? Talabul Bereka, dass du die Bereka verlangst, dass du sie suchst, wa raja'uha, und dass du sie wünschst, wa i'tiqaduha, und dass du, ja, dass du Aqida hast, dass diese Sache, ja, einen Segen hat. Was bedeutet Segen? Es ist besser als etwas anderes. Es ist gesegnet, wenn wir sagen gesegnet. Und wir haben oft Beispiele dafür genannt. 1 Euro, das gesegnet ist, ist besser als 100.000 Euro, die nicht gesegnet sind. Was bedeutet, was ist das Gegenteil von Segen? Gesegnet und? Ungesegnet. Verflucht. Verflucht. Was bedeutet verflucht? Weit, weit weg von Allahs tabarak wa ta'ala Gnade. Ja? Verflucht bedeutet was? Weit weg von Allahs Gnade. Es nützt absolut nichts. Es ist, ja, 100.000 Euro, du hast es, aber es vergehen ein paar Tage, es ist weg. Wo ist das Geld, Allahu Akbar? Ich habe mich nicht satt gegessen, ich habe mich nicht gut angezogen, ich habe irgendwas gekauft, es ist zerrissen, jemand hat es mir gestohlen. Einfach, ja, kein Segen. Aber Segen ist was? Du hast 1 Euro Segen. Dieser 1 Euro wird dir mehr nützen, du wirst, ja, es wird sich immer mehr und mehr vergrößern. Wenn wir anschauen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf einer Reise. Jeder von den Sahaben hat irgendwas. Der eine hat eine Dattel stecken, der andere hat 2, der eine hat so ein, wie sagt man das, so ein Stück Brot, der andere hat irgendwas, dieser arabische trockene Käse. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe euch damals was davon erzählt. Und jeder bringt auf den Haufen ein paar Datteln und so. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam gibt seine Hand rein. Mach Dua. Die Leute kommen und nehmen Datteln und nehmen Datteln und nehmen Datteln und die gehen einfach nicht aus. Subhanallah. In einer anderen, im Korb, der Prophet, sie bringen einen Korb mit Datteln, ja, der Prophet macht Dua, die Datteln vergrößern sich. Die werden größer, wegen was? Wegen Baraka. Ja? Wegen diesem Segen in dieser Sache. Barakallahu fikum. Und Tabarruk bedeutet, dass du diese Baraka verlangst, ja? Dass du sie suchst. Okay? Es gibt zwei Arten von Tabarruk. Das Suchen dieses Segens. Ja? Zwei Arten. Al-Mashru'a und Mamnu'a. Die vorgeschriebene nach Scharia, nach Koran und Sunna, Tabarruk nach Koran und Sunna. Dass du nach Koran und Sunna Baraka suchst. Wo gibt es Baraka? Wo gibt es diesen Segen? Ja? Und Mamnu'a, die verbotene Tabarruk. Ja? Da gibt es keinen Segen, das ist Fluch. Du betrügst dich selber oder der verfluchte Shaitan oder seine Armee von den Menschen, also betrügen dich in dieser Sache. Aywa. Die erste Sache, Tabarruk al-Mashru'a, der vorgeschriebene Tabarruk, der Tabarruk nach Koran und Sunna, das ist die erste und darüber reden wir jetzt als erstes. An erster Stelle, Tabarruk bi-Dhati Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, wa ma infasala min jismi. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام في حياته فقط التبرك dass du den Segen suchst oder erlangen möchtest mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit seinem Körper selbst oder mit etwas was von seinem Körper ist was von ihm ist und das gilt nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu seiner Zeit, als er gelebt hat, alaihi salatu wasallam. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Nach seinem Tod gilt das nicht mehr. Weil wer ist derjenige, der uns beweisen kann, dass dieses Schar, dieses Härchen, was Schwachköpfe jedes Jahr zu der 27. Nacht von Ramadan küssen und dieses Glas abschlecken und was weiß ich. Wer kann uns einen Beweis bringen, dass dieses Haar dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört? Wenn es dem Propheten gehört, dass dieses Haar vom Propheten ist, dann sagen wir, das ist der Tabarruk. Wir suchen Baraka, wir suchen den Segen durch den Körper des Propheten sallallahu alaihi wasallam selber. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schläft ein und schwitzt dabei. Einer der Sahabier kommt mit einem Glasel und sammelt seinen Schweiß als Parfüm. Wallahi. Ja? Abdullah ibn Zubair, der Prophet, er macht Hijama und sagt, geh und tu dieses Glas, schmeiß dieses Blut irgendwo. Also, lass dieses Blut verschwinden, sagt ihm der Prophet. Der ein kleines Kind bringt, geht dorthin, ein Glas mit Blut des Propheten. Die Erde soll dieses Blut trinken? Lieber trinke ich es und trinke das. Ja, dem Blut des Propheten. Was war mit diesem Sahabi? Danach, er wurde nie krank. Ja, niemals. Er war der stärkste der Sahaba. Ja, er war einer der besten in jedem Sinne. Die Eigenschaften des Propheten. Durch die Bereke des Propheten. Ja, der Prophet macht so also in ein Essen. Ja, so pusten. Ja. Nefeth heißt das. Ja. Nefeth. Was wird mit diesem Essen? Armeen essen, subhanallah, daraus. Ja? Die Frau von Abi Ayyub al-Ansari, ja? Sagt, geh und hol den Propheten, er soll kommen, dass wir was essen und so, wir machen etwas, ein bisschen, ja? Wir schlachten eine kleine Ziege, ein bisschen Brot und so, ein bisschen Datteln. Ja? Die kommen, rufen den Propheten, es ist Hungersnot in Medina. Die graben, also den großen Kampfgraben von Ahzab. Die Kuffar kommen bald. Alle hungern. Der Prophet bindet sich zwei Steine auf seinen Bauch vor Hunger. Die anderen Sahaba binden sich auch Steine auf den Bauch, damit sie diesen Hunger ertragen. Allahu Akbar. Ja, der kommt und sagt, ja, Rasulullah, wir wollen dich einladen, komm zu uns. Der Prophet dreht sich um zu Sahaba und sagt, ja Allah, wir sind eingeladen, Bismillah. Ja. Und der mit Sorgen, er kommt nach Hause und seine Frau sagt ihm, wie so Frauen sein können, was ist los mit dir? Du ladest diese ganze Armee ein, Allahu Akbar, wir haben nichts. Wir haben nicht einmal für den Propheten jetzt was. Ja? Die setzen sich hin und essen und essen und essen und essen mit dem Propheten. Die Baraka, der Segen, den Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten gegeben hat. Und was haben wir gesagt? Das ist die erste Sache. Das gilt nur für den Propheten in seiner Zeit. Ja? Zu seiner Lebzeiten. Wer garantiert uns jetzt, dass dieses Schwert irgendwo in Türkei, Was heißt denn Türkei? In jedem, wie sagt man das? Museum. In den muslimischen Ländern haben sie ein Schwert vom Propheten Sallam. In Ägypten haben sie eins, in Istanbul haben sie eins, in Damaskus haben sie eins, in Irak. Wie viele Schwerter hatte denn der Prophet Sallam? Und es kommt jedes Mal zu welcher Regierung? Zu der Regierung, die in diesem Land die Macht hat. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und jeder sagt über die anderen, ach, das ist ein Falscher, das ist Kopie, das ist nicht Original. Allahu Akbar. Hätten wir den Schwert des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja? Wallahi, die Sache würde ganz anders aussehen. Glaub's mir. Na? Wieso haben die Benu Israel jeden Kampf gewonnen? Jeden Kampf haben Benu Israel gewonnen. Nur durch eine Sache. Ja? Der Tabut von Musa alaihi salam und das, was er hinterlassen hat. Die Erbschaft, die er hinterlassen hat. Vor jedem Kampf, Benu Israel kommen, bringen einen, wie sagt man das? Wie sagt man, Sunduk? Einen Kasten. Drinnen waren die Sachen von Musa a.s. Der Stab und noch einige Gegenstände von ihm. Vor jedem Kampf, sie bringen nach vorne den Kasten, machen ihn auf und greifen ihren Feind an und zerschlagen sie also bis zum geht nicht mehr. Warum? Sie haben Bereka von wo geholt? Von den Propheten. Subhanallah. Ja? Allahu Akbar. Deswegen, das gilt für wen? Für den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wo er noch gelebt hat. In unserer Zeit nicht mehr. Und mit jetzt kann man auch keine Bereka verlangen. Kannst du zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gehen und sagen, ja, Rasulullah, gib mir Bereka. Wenn du das machst, bist du Kafir. Weil Bereka verlangt man nur von dem einen, Al-Ali, Al-Aziz, ja? Der Erhabene Allah, der hoch über seine Geschöpfe ist, der Barak wa ta'ala. Das ist das Erste. Zweite. At-tabarruk bi aqwal wa a'mal mashru'ah idha fa'alaha al-'abd hasala lahu khayr wa baraka. Dass man Baraka verlangt oder dass man Baraka sucht durch gute Taten, die mit Koran und Sunna vorgeschrieben sind. Du sagst, Allah, ich bete 2 Rekka, möge Allah mir Baraka geben. Ich werde Hajj machen dieses Jahr, dass mir Allah Baraka gibt. Ich werde Umrah machen, dass Allah mir Baraka gibt. Dass Allah mir Segen gibt. Dass Allah mich segnet. Das also Taten, die mit Koran und Sunna vorgeschrieben sind. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wie zum Beispiel Qiraat al-Quran wa Zikri Allah wa Hudur Halaq al-Ilm. Wie zum Beispiel Koran lesen, das ist Baraka. Oder Zikr. Du machst Zikr, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist Baraka. Allah segnet diese, das sind gesegnete Wörter, Subhanallah. Und da findest du den Segen. Ja? Und Halaq al-Ilm, dass man sich, was auf solche Sitzungen, wo Ilm gelernt wird, dass man sich da versammelt, dass du da kommst. Da ist der Segen, Wallahi. Der Professor hat gesagt, die Malaika kommen extra, speziell, sie wollen dabei sein, Subhanallah, und umkreisen die das Wissen suchen, ja? Und geben ihre Flügel unter sie, dass sie sitzen. Spezielle Malaika kommen, die wollen dabei sein, unbedingt, und schreiben, wer ist dabei, ja? Subhanallah. Und Allah, Subhanahu wa ta'ala, ist stolz auf diese Art von seiner Diener, die Wissen suchen. Und nicht nur das. Der Prophet sagt, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wer sich den Weg auswählt, es gibt viele Wege. Aber du wählst den Weg des Wissens, wo man Wissen sucht. Allah wird ihm mit diesem Weg das Eintreten ins Paradies erleichtern. Ja? Bei solchen Sachen brauchen wir nicht sagen, inshallah. Das ist hundertprozentig. Ja? 100%. Deswegen sagen wir auch nicht, inshallah, die Muslime werden siegen. Nein, wallahi, die Muslime werden siegen, hundertprozentig. Früher oder später, vielleicht nicht wir. Und es wäre auch kein Wunder, dass wir nicht siegen, so wie wir uns vorstellen. Nee, nicht vorstellen, so wie wir uns benehmen. So wie wir uns verhalten. Wäre kein Wunder, dass wir den Sieg nicht mit unseren Augen sehen. Ja? Aber die den Weg des Sahaba gehen, die haben den Sieg immer vor den Augen. Allahs. Allahu Akbar. Sie gehen mit einem Lächeln von dieser Welt und sagen, Wada'an Dunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dritte Sache, Tabarruk bil Amkina allati ja'ala Allahu fiha baraka. Dass man Tabarruk, dass man diesen Segen sucht, wo? Auf bestimmten Plätzen. Plätze, die Allah subhanahu wa ta'ala gesegnet hat. Gesegnete Orte, gesegnete Plätze. Kel Mesajid, fil, wa min al-Buldan, al-Mekka, al-Medina, al-Sham, zum Beispiel wie Moscheen. Moscheen sind gesegnet. Häuser Gottes sind gesegnet. Oder bestimmte Plätze, wie zum Beispiel Mekka, ist gesegnet. Dort findest du Bereka. Ein Gebet hier ist was? Ein Gebet. Ein Gebet in Mekka ist wie? 100.000 Gebete woanders. Ein Gebet hier ist ein Gebet. Ein Gebet in Medina ist wie? 1.000 Gebete woanders. Ein Gebet hier ist ein Gebet in Masjid al-Aqsa in Palästina ist wie viel? 500. Zählt wie 500 Gebete, Allahu Akbar. Das ist Baraka. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, Tabarruk bedeutet etwas vergrößern, größer machen. Anstatt dass du eine Hasana bekommst, du bekommst 500 in Palästina. Die jetzt unter der Kralle des Teufels ist. Versteht ihr mich? Gefangen genommen. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Also die Diener des verfluchten Shaitans, la hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, wenn wir sagen, dass du Baraka suchst in bestimmten Plätzen, in gesegneten Plätzen, wie Mekka, Medina, Masjid al-Aqsa und so weiter und so weiter, damit ist damit gemeint, dass du in diesen gesegneten Orten gute Taten verrichtest. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Nicht der Platz selber wird dich segnen. Wie viele Leute in Mekka und Medina gibt es, die sind Kafir, Munafikin, Mujrimin, Mushrikin, Munafikin. Die schlimmste Sorte von Menschen sind wo? Nicht, dass man sagt, die schlimmste, sondern die schlimmste Sorte von Menschen findest du auch wo? In Mekka. Es gibt Leute, die sind 50, 60 Jahre alt, in Mekka geboren. Er hat nie in seinem Leben Hajj oder Umrah gemacht. Und er hat auch nicht vor, Hajj oder Umrah zu machen. Das interessiert ihn nicht. Warum? Er hat 300 Kanäle und eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Mekka? Die ganze Welt guckt auf uns, guckt auf Mekka und guckt auf diese Leute, die Tawaf machen, wie, als wären wir, was? Auf Neandertaler, zurückgebliebene Leute. Ich will das nicht, ich will New York, ich will Washington, ich will Paris, Mailand. Das will ich nicht, das. Beverly Hills. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er hat Satellitenschüssel, er sucht seine Bereka dort, er sucht seinen Segen dort, aber dort wird er noch Fluch finden. Weil der Prophet sagt, Dunya mal'una wa ma fiha, diese Welt ist verflucht und all das, was auf dieser Welt ist, illa zikrullah, außer zikrullah, das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, au alimun, au muta'allimun, oder der Alim, oder der Muta'allim, der sich das Wissen aneignen möchte, der das Wissen sucht, der das Wissen will. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wallahi, schaut jetzt. Und ich sage Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und viele von euch können das Gleiche behaupten, was ich sage. Und nicht, dass sich jetzt irgendwer wichtig damit machen möchte oder sowas. Aber seit 2001 zum Beispiel, seitdem Allah subhanahu wa ta'ala mich recht geleitet hat und viele Brüder, unser Leben bis jetzt ist nichts anderes außer Islam. Nichts, das ganze Leben, 24 Stunden, das Wichtigste in deinem Leben ist was? Allah subhanahu wa ta'ala Religion. Nicht die, man sucht Dunya, man sucht, verdient, gibt aus, kauft, verkauft, lebt, hat Frau, hat Kinder. Man lebt wie ein Mensch, ein normales Leben. Aber das Wichtigste ist was? Allah tabaraka wa ta'ala und seine gesegnete Religion, die er offenbart hat, seinen Propheten alaihi salatu wasalam. Das ist das normale Leben. Wer etwas anderes will, wer nur ein Stück des Islams will, nur ein Stück und den Rest, er will Sinnet al-Hayati Dunya. Nein, das will. Allah will das nicht von dir. Allah will etwas ganz anderes. Allah will, ja, ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa. O ihr Gläubigen, wenn du sagst, ich bin ein Gläubiger, ich glaube an Allah und an den Propheten und an das jüngste Gericht und Paradies und Jahannam und so weiter und so weiter, und dass du im Grabe befragt wirst, dann im Grabe, entweder du wirst einer, der sagt, wer ist dein Herr, du sagst, Allah ist mein Herr, tabarik wa ta'ala, wer ist dein Prophet, wer ist dieser Mann, der geschickt wurde, Muhammad s.a.w., das ist Rasulullah, Allah, was ist deine Religion, Islam und so weiter und so weiter. Entweder du wirst einer von diesen zwei Personen sein, oder du wirst der andere sein, der sagt, ich weiß nicht, la edri. Welche Religion ist deine Religion? Du wirst sagen, la edri. Wer ist dieser Mann, der zu euch gekommen ist? La edri. Allahu Akbar. Wallahi, das, der Professor berichtet uns davon. Die Stimme wird rufen. Kadhaba abdi, dieser Diener hat gelogen. Er war ein Lügner auf der Welt. Und dann siehst du deinen Platz in Jahannam, wa yazim billah. Und dann kommt der Gestank aus Jahannam raus. Die Tür öffnet sich, ein Tor von Jahannam in deinem Grab. Und dann wird dein Grab so zusammengedrückt, dass deine Rippen ineinander sich reinquetschen. Und so weiter und so weiter. Du sagst, ich glaube an all das. Ja? Allah sagt dir, sagt Allah, nimm ein bisschen von Religion. Schau, du musst dich anpassen hier, wo du lebst. Nein, Allah sagt, udkhulu fi silmi kafa, o ihr Gläubigen, tretet in die Religion komplett ein. Komplett, ganz, vollkommen, vollständig. Nicht nur ein Teil. Du nimmst von dieser Religion einen Bart. Was ist mit deinem Benehmen? Wen machst du nach? Jim Carrey? Oder was weiß ich wen? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Du betest fünfmal am Tag, kämpfst auf der Seite des verfluchten Teufels, bist auf der Seite der Kuffar, trägst ihre Uniform und ihren roten Stern oder was weiß ich welche noch, die Sterne in unserer Zeit sind nicht mehr rot, sondern die sind gelb. Versteht ihr mich? Aber es sind Sterne. Diese Sterne im Kreis. Wir haben das beste Beispiel für zwei neue Sternenländer in Europa. Wer hat sie gebaut? Die Kreuzritter. Kosovo und Bosnien. Wie war vorher die kosovarische Flagge? Und wie ist sie jetzt? Gelbe Sterne mit blauem Hintergrund. Wie ist die bosnische Flagge? Gelbe Sterne mit blauem Hintergrund. Wer hat sie gebaut? Allahu Akbar, wieso denkt man über diese Sache nicht nach? Roter Stern, der kommunistische Stern ist weg. Aber jetzt haben wir die in einem gelben Stern gegeben. Der demokratische Stern. Allahu Akbar. Hasbun Allahu. Primel Wakil, dass wir nicht vom Thema abweichen. Barakallahu fikum. Also wie gesagt, Tabarruk in diesen heiligen oder gesegneten Plätzen ist, dass du dort gute Taten verrichtest. In Mekka ist das Fasten. Nicht wie Fasten irgendwo in Europa. In Mekka ist Sadaka geben. Nicht wie Sadaka irgendwo anders. In Mekka ist das Gebet, haben wir schon erwähnt, und andere gute Taten sind viel mehr wert bei Allah subhanahu wa ta'ala als woanders. Es bedeutet nicht, dass du jetzt in Mekka gehst und die Wände streichelst und irgendwelche Säulen umarmst und sie küsst. Da gibt es keine Bereka. Ein Stein ist ein Stein. Oder du sagst, ich gehe in die Höhle des Propheten Salam, in Ghari Hira oder Ghari Thawr. Nein, das ist nicht vorgeschrieben. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wenn wir sagen, Bereka auf gesegneten Orten und Plätzen, dass du Sachen machst, die vorgeschrieben sind, die nach Koran und Sunna sind. Aywa? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vierte Sache, Tabarruk bil Azminati lati khassaha Allahu bi ziyadati fadli wa baraka. Dass man Bereka sucht in bestimmten zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Zeitpunkten, Zeman, Azmina. Zeman ist Einzahl, Azmina ist Mehrzahl. Bestimmten Zeitpunkten, dass du in diesen Zeitpunkten gesegneten, zu einer gesegneten Zeit, dass du da die Bereka suchst, den Segen. Wie zum Beispiel Ramadan. In Ramadan sind die Taten besser als in anderen. Oder in den verbotenen Monaten, wie Muharram zum Beispiel. Das Fasten in diesen Monaten ist nicht wie Fasten in anderen Tagen. Die 27. Nacht. 27. Nacht mit Meinungsverschiedenheit, aber wir sagen es, Laylatul Qadr zum Beispiel. Oder Dreiviertelnacht. Der letzte Drittel der Nacht. Barakallahu fikum. Der letzte Drittel der Nacht, da ist Bereka, da ist Segen. Oder Yomul Jumma ist nicht wie die anderen Tage. Oder der 10. Eschismo, nicht der 10., sondern der 9. Sulhijja, der Tag der Arafah, ist nicht wie die anderen Tage. Da sind die Taten was? Mehr wert. Da ist die Bereka. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Aywa. La hawla wa la quwwata illa billah. Und das gleiche gilt wie für die für die Orte, dass du vorgeschriebene Taten in diesen gesegneten Zeiten machst. Tabarruk nennt man das. Fünfte Sache, Tabarruk bil'at'imati allati ja'ala Allah fiha baraka. Fünfte Sache, wo man diesen Segen suchen kann, ist bestimmte Speisen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala Segen gegeben hat, mehr als bei anderen Speisen. Ja? Es gibt Speisen, die sind gesegnet, und es gibt Speisen, die sind weniger gesegnet. Oder in denen gibt es nicht so viel Baraka, wie in diesen Speisen, die der Prophet s.a.w. erwähnt, dass sie gesegnet sind. Wie zum Beispiel Zaytun, Olivenöl. Der Prophet s.a.w. sagt, im Olivenöl ist Baraka. In Segen, und dort suchst du Segen. Ja? Und du wirst sehen, dieses Olivenöl, mit der Voraussetzung, wir sagen ja, innama al-a'malu binniyat. Der Prophet a.s.w. sagt, die Taten sind entsprechend der Absichten. Deine Tat ist nach deiner Nähe. Ja? Du kannst es sehr tun. Nicht, weil du Cholesterol hast oder weil du bla bla bla irgendwelchen Schwachsinn. Na, du kaufst sehr tun, Olivenöl, nur weil du die Bereke willst. Ja? Du wirst diese Bereke finden, mehr. Ein Liter Olivenöl wird dir mehr Bereke sein als 10, als 100 Liter irgendwelche andere Öle. Versteht ihr, wie Barakallahu fikum? Weil dort steckt Bereke. Deswegen such sie dort, wo der Prophet s.a.w. sagt, dass dort diese Bereke ist. Zweifellos. Gibt es auch bei Oliven normale Olivenöl? Weiß ich nicht. Olivenöl wird im Hadith erwähnt. Nicht nur im Hadith, auch im Koran. Aber es gibt keinen Zweifel, dass auch die Oliven gesegnet sind. Weil Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt den Baum selbst, Shajarat al-Mubaraka, das gesegnete Baum. Also alles, was von diesem gesegneten Baum ist, ist auch gesegnet. Öl, Esch. Barakallahu fik, zum Beispiel, gut gemerkt, das Öl, die Zaytun selber, die Oliven, sogar wahrscheinlich, wenn du ein Tier hast, eine Ziege oder Schaf, wenn sie von diesem Baum irgendwas isst, wird das Essen für dieses Tier auch mehr Bereke sein als bei einem anderen Tier. Bei einem anderen Pflanze, Barakallahu fikum. Assel, Honig, im Honig ist Bereke. Im Honig ist Bereke. Oder Leben, Milch, in dieser Sache ist auch Bereke. Der Prophet hat es gerne getrunken, alayhi salatu wassalam. Al-Habbati Sauda, Schwarzkümmel. Wir sagen auch Schwarzkümmel, nicht Schwarzkümmelöl. Schwarzkümmelöl ist jetzt was anderes. Warum? Sagen wir mal, also die Brüder, die Schwarzkümmelöl benutzen. Wie viel Schwarzkümmel brauchst du, also diese Samenkörner, wie viele brauchst du, damit du ein Liter Öl herstellen kannst? Naja, will ich nicht sagen. Sagen wir mal 5 Kilo Schwarzkümmel brauchst du für ein Liter Öl. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die Bereke hast du noch mehr konzentriert, sozusagen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber in beides ist Bereke zweifellos. Oder Wasser, dieses Wasser, dieses gesegnete Wasser, in diesem Wasser ist mehr Bereke als in anderen Arten von Getränken oder Gewässer oder wie auch immer. Und es ist falsch, wenn jemand sagt, wenn man Semsem aus Mekka rausträgt, ist die Bereke weg. Das ist ein Blödsinn, das stimmt nicht. Ja? Semsem, du kannst es tragen, wohin du willst. Semsem bleibt Semsem. Es ist aus dieser gesegneten Quelle. Und dieses Wasser wird immer gesegnet sein. Und dieses Wasser ist, in dieser Sache kannst du Bereke suchen. Du kannst jetzt nicht kommen und sagen, komm, trink mir Red Bull oder essen wir Milka und so, da ist Bereke. Ja? Diese Speisen sind, da ist nicht erwähnt, nirgends im Koran und Sunna, dass da Bereke ist. Ja? Aber dass uns Allah Bereke in dieser Sache gibt, ist auch möglich. Ich sage, Allahumma barik lana fiha. Gib uns Bereke in dieser Sache. Dass wir zum Beispiel mit einer Tafel Schokolade, dass wir alle satt werden. Oder was heißt das satt? Von einer Schokolade wird man nicht satt. Aber dass wir alle diese Gaumenfreude erleben. Ja? Versteht ihr mich, barik Allah fikum? Ja? Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Jetzt kommen wir zu der zweiten Art von Tabarruk, das Suchen des Segens, der Bereke. Und das ist Tabarruk al-Mamnu'a, der verbotene Tabarruk. Tabarruk, das der verboten ist. Tabarruk Mamnu'a bil-Amkina wal-Jamadat. Die erste Art von verbotenen Tabarruk ist Tabarruk auf bestimmten Plätzen, und mit bestimmten, wie sagt man das, Gegenständen. Wir haben vorhin das gleiche erwähnt, wann es erlaubt ist. Ja, für Plätze, bei denen wir wissen, Beweise aus Koran und Sunna, dass sie gesegnet sind, wie Mekka und Medina und Moscheen und Masjid al-Aqsa zum Beispiel und so weiter und so weiter. Ja, und Arafa und Mina und so weiter und so weiter. Alles? Hm? Kann man Tawaf woanders machen? Nirgends kannst du es machen. Ja? Tawaf kann man nur um Kaaba machen. Manche machen Tawaf um die Paläste der Könige. Ja? Wallah. Manche machen Tawaf um Gräber. Ja? Versteht ihr mich? Manche bauen sich sogar Kaaba irgendwo in Iran oder irgendwo in Afrika. Eine schiitische Sekte. Die gehört zu den extremen schiitischen Sekten, ja, in Afrika. Mit der Zeit, also die Reise nach Mekka war gefährlich. Viele Leute sind umgekommen unterwegs. Irgend, was heißt da, klug, Schwachkopf ist das. Hat sich gedacht, wieso bauen wir nicht Kaaba hier bei uns? Wir bauen hier eine Kaaba, die Leute können hier bei uns Hajj machen, Tawaf und so weiter. Brauchen sie nicht ihr Leben riskieren, um dorthin zu gehen? Wallahi, ich kann mich erinnern, ein Student sagt, wir haben Semsem in Afrika. Er sagt, und er behauptet, dass er sagt, bei uns haben wir Semsem, ist gegraben worden, da kommt Semsem bei uns. Subhanallah, wie leicht haben es diese bösen Hodjas geschafft, diese Leute in die Irre zu führen. Wir machen eine Kaaba hier, was willst du dort hingehen? La hawla wa la quwwata illa billah. Zemzem? Tschetschenische Zemzem. Wenn man so tote Ziyarat und so macht und so, dann kann man mich erinnern. Erde holt man und so. Aywa. Zum Beispiel, التمسك بجدران الأماكن التي ثبتت بركتها شرعا وتكبيل نوافذها واعتماد وعمدتها والاستشفاء بترابها. Zum Beispiel, wir haben einen Beweis, dass Mekka gesegnet ist. Mekka ist Mubaraka. Stimmt's? Ja? Aber dass du dich, wie wir vorhin erwähnten, an die Wand streichst, ja? Dass du dich an die Wand streichst und dass du glaubst, du wirst geheilt, wenn du in Mekka kommst, oder du glaubst, du wirst die Steine auf der Straße, du nimmst dir einen Stein und steckst ihn in die Tasche ein und sagst, er wird mir Baraka bringen und so. Das ist diese verbotene Tabarruk. Das ist falsch, das gibt's nicht. Wir haben ja gesagt, Tabarruk in Mekka ist durch was? Durch die vorgeschriebenen Taten im Islam, wie Gebet und Zikr und Hajj und Umrah und Sadaka und so weiter und so weiter. Ja? Aber nicht, dass du einen Stein nimmst und in die Tasche steckst und du glaubst, die Strahlung der Baraka wird mich heilen und so weiter und so weiter. Nein, das ist alles Schwachsinn, lächerlich und es gibt keinen Beweis. Es gibt keinen Beweis und die islamische Umma hat es weit gebracht. Was heißt da weit gebracht? Als sie es damals weit gebracht haben, zwei größten Imperien zu stürzen, die Perser und die Römer, womit haben sie es gebracht? Mit dem Wissen. Dieses Wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat. Wattakullah wa yu'allimukumullah. Fürchtet Allah, Allah wird euch das Wissen beibringen. Ta'lim, Ilm wird Allah euch geben. Musik ist haram. La hawla wa la quwwata illa billah. At-tabarruk bi kuburis salihin wa adrihatihim. Dass man Baraka sucht bei den Gräbern von toten Menschen, von guten toten Menschen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Beweis, dieser Scheich war wirklich ein guter Scheich. Er hat mit seinen Taten bewiesen, dass er Dawa gemacht und Leute belehrt und Ibadah gemacht und im Dschihad für Sabilillah gekämpft und dann starb er. Und dann kommt ihn ein Jahil zu seinem Grab und sagt, ja, Scheich, oder streichelt sein Dings, sein Grab, oder er wirft sich auf den Grab und weint und umarmt den Grab, oder er nimmt ein bisschen Erde von diesem Grab und macht sich irgendeine Suppe zu Hause, keine Ahnung. Ha? Versteht ihr mich, Barakalafigur? Diese Art von Tabarruk ist verboten. Sowas gibt es in Scharia nicht. Ha? Das ist Schirk. Ha? Wir werden am Ende erwähnen, inshallah ta'ala, wir werden das nicht vergessen, Tabarruk, das Verlangen der Baraka, ist eine Ibadah. Ja? Wenn du sie von Allah verlangst, ist das Tawhid. Wenn du sie von jemand anderem verlangst, oder auf eine Art und Weise, die nicht vorgeschrieben ist, dann ist sie zweifellos Schirk. Aywa. نعم. التبرك بأماكن ارتبطت بأحداث التاريخية كمكان مولده عليه الصلاة والسلام أو غار حراء أو غار الثور. Oder dass man Tabarruk sucht auf Plätzen, die an denen sich irgendwelche, wie sagt man das, wie sagt man Tarikh? Geschichte. Bei denen sich irgendwelche geschichtlichen Vorfälle ereignet haben. Ja? Zum Beispiel, du gehst jetzt Mu'ta, der Kampf zwischen Khalid ibn Walid und den Römern, wo sie sich zurückgezogen haben. Du gehst auf Mu'ta und sagst, das ist ein gesegneter Ort. Und da haben die Muslime zum ersten Mal mit den Römern ein Zusammentreffen gehabt. Ja? Oder du gehst Qadisiyye, ja? Oder du gehst Yarmouk, oder du gehst Badr oder Uhud. Ja? Was macht sie dort? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Wenn du Uhud gehst, kannst du mit dieser Erde von Uhud oder einen Stein nimmst du dir von Uhud oder du machst dort Dua am Uhud oder nein, da ist nichts vorgeschrieben. Dort gibt es keine Bereka, dass du dort Bereka suchst. Ja? Uhud, du gehst auf Uhud wegen einer ganz anderen Sache. Ja? Du gehst nicht extra aus von hier nach Uhud. Nein, du gehst Umrah zu machen. Unterwegs, wenn du in Medina bist, ja, betest du in der Moschee des Propheten Sassalame. Wenn du schon in der Moschee des Propheten Sassalame bist, dann machst du, sagst du, Assalamu alaikum, ya Rasulullah, Assalamu alaikum, ya Abu Bakr, Assalamu alaikum, ya Umar ibn Khattab. Und dann gehst du weiter. Das war's. Aber du gehst nicht extra aus Wien und sagst, ich besuche den Grab des Propheten Sallallahu alaihi wasallam. Das ist was? Das ist Bida. Und das ist verboten und das ist haram. Weil der Prophet sagt, La tushaddu rihalu illa. Ein Reisender bereitet sich nicht auf eine Reise, also die was mit der Ibadah zu tun hat, außer in drei Fällen. Ja? Außer in drei Fällen. Masjidul Haram, wa Masjidul Aqsa, wa Masjidi Hada. Außer nach Masjidul Haram oder Masjidul Aqsa in Palästina oder diese Moschee. Der Prophet sagt, diese meine Moschee. Er sagt nicht mein Grab. Deswegen, dass du den Grab besuchst, das ist Bida, ist verboten. Ja? Du gehst die Moschee des Propheten zusammen besuchen. Aber wo du schon in der Moschee bist, dann sagst du Assalamu alaikum ya Rasulullah, Assalamu alaikum ya Abu Bakr, Assalamu alaikum ya Umar ibn Khattab und dann gehst du weiter. Das war's. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn die Sahaba den Salam aus dem Propheten. Echt? Den Salam hören. Inshallah ta'ala. Al-Muhim, es ist vorgeschrieben. Was wollte ich sagen, Barakallahu fikum? Aywa, wenn du auf Uhud bist, du gehst nicht, das machst du und für die Rahme. Der Seelen der Getöteten und was weiß ich, was sie noch alles erfunden haben, A'udhu Billah, sondern du gehst dort und sagst, Subhanallah, hier auf diesem Platz, wo ich stehe, standen einst die Mujahideen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die gesegnete Armee des Propheten, alaihi salatu wasallam. Und diese gesegnete Armee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hat nicht auf den Propheten gehört und als Strafe wurden 70 Sahaba getötet und der Prophet wurde verletzt und Blut ist aus seinem gesegneten Gesicht geflossen, alayhi salatu wasalam. Deswegen die Lehre auf diesem Berg Uhud ist, wer auf den Propheten nicht hört, er soll sich auf die größte Niederlage gefasst machen. Die Niederlage ist bei dem, der sich dem Propheten, alayhi salatu wasalam, widersetzt. Und der Sieg ist bei dem, der dem Propheten folgt. Das ist der sichere Weg. Der Weg des Sieges. Ja? Deswegen, viele sagen, zum Beispiel, in den muslimischen Ländern, in Gaza zum Beispiel oder in Benghazi jetzt vor kurzem, haben wir die Leute gesehen, dass sie es so machen. Ja? Wenn sie damit Victory meinen, der Sieg, dann ist das Batil. Ja? Aber das zeigen Muslime nicht, das ist verboten. Dieser Teufelszeichen. Ja? Versteht ihr mich? Das zeigen sie nicht. Aber viele aus ihrem Unwissen wollen etwas anderes damit und sagen immer Nasru wa immer Shahada. Entweder der Sieg oder die Shahada. Na? Das ist die Bedeutung bei den muslimischen Völkern, wenn sie zwei Finger zeigen, inshallah ta'ala. Manche sagen, das ist Demokratie. Na, wenn sie sagen, das stimmt bei uns. Ja, aber sagen sie, oder? Es gibt ein Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Es gibt ein Hadith, wo der Prophet so auf den Versen. Ja, das ist was ganz anderes. Nein, er sagt nicht so, sondern er sagt, es gibt Überlieferungen so oder so. Ich und der, also derjenige, der sich um Waisenkinder kümmert, so einer und ich sind so im Paradies. Ja? Das ist so, wir sind so im Paradies. Ja? Verstehen Sie, wie ich meine? Das ist was ganz anderes. Er möchte meinen, die Nähe zwischen einem, der sich um Waisenkinder kümmert, der diese große Tat im Islam macht, subhanallah, für Allah, ja? Seine Nähe und die Nähe des Propheten a.s. im Paradies. So sind wir nah im Paradies. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Aywa. Wo sind wir stehen geblieben? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Machen wir weiter, inshallah. Deswegen, man macht kein Tabarruk bei bestimmten Plätzen, bei denen es keine Beweise gibt, dass man dort Tabarruk macht. Wie zum Beispiel der Platz, wo der Prophet geboren wurde. Ja? Jetzt kommen welche, graben irgendwo und wenn sie in Mekka sind, wo ist das Haus, wo Prophet geboren worden ist? Okay, warum willst du das wissen? Ja, ich muss dorthin gehen, Dua machen und dort berühren und so, vielleicht Allah gibt mir Baraka. Nein, da gibt es keine Baraka, du Schwachkopf. Baraka ist in Koran und Sunnah, Allahu Akbar. Baraka ist im Zikr und nicht in einer Wand. Eine Wand, Stein, nichts. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zweite Art, das war also die erste Art, haben wir gesagt, Tabarruk mit. Nein. Wir reden jetzt von verbotenen Sachen. Das waren nur Beispiele für den ersten Punkt, für den verbotenen Tabarruk. Also Tabarruk mit bestimmten Plätzen und bestimmten Gegenständen. Diese Gegenstände, es gibt kein Tabarruk. Wie zum Beispiel die Rafida, Melaunin, die verfluchten Rafida. Die haben so einen Stein und sie sagen, dieser Stein, das ist so ein runder Stein, er ist aus der Erde, die heilige Erde von Kerbela, wo einst Blut von Imam Hussein geflossen ist, diese gesegnete Erde. Ja, sie machen so einen Stein und darauf machen sie Sajda. Ja? Was ist das? Nichts anderes als Schirk. La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist nur ein Beispiel für Gegenstände. Ja? Hasbunallahu. Oder bei uns zum Beispiel, alte Leute, wenn sie sehen, dass du diesen Tesbih, du schmeißt ihn so auf den Boden. Du hast diese gesegnete Kette geschmissen, bist du wahnsinnig? Die ist nicht gesegnet. Die ist eine Kette. Und wenn du sie nagelneu kaufst, steht dort, Made in China. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Made in China gesegnet, irgendein chinesischer, geisteskranker Shaolin-Kämpfer hat sie gebaut. Ha? Und die soll gesegnet sein. Gesegnet ist der Zikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Das ist gesegnet. Versteht ihr mich? Da war nicht diese Kette aus Plastik oder wenn sie in der Nacht leuchtet. Ha? Mein Großvater hat mir das Viech gebracht von Hatsch. Leuchtet in der Dunkelheit. Ja, habe ich mal in Disco probiert. Leuchtet wirklich. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Na, zweite Sache, At-Tabarruk memnu' bil Azmina. Na, der verbotene Tabarruk in bestimmten Zeiten. Und zwar, fi'l umur ghayri mashru'a wa ibadat mubtadi'a fil Azmina allati thabatat barakatuha shar'an. Zeiten, bei denen wir gesagt haben, es gibt Baraka in diesen Zeiten. Es gibt Segen, wie zum Beispiel Laylatul Qadr oder Ramadan oder die 10 Tage von Zilhijja oder Yom Arafa und so weiter und so weiter. In diesen Zeiten ist die Baraka vorgeschrieben, zweifellos. Allah gibt Baraka in diesen Zeiten. Ja, die Taten zählen mehr als sonst. Und alles andere ist besser als sonst. Aber wir haben gesagt, dass du Taten machst, die vorgeschrieben sind. Deswegen es ist ein verbotener Tabarruk, wenn du Sachen machst, die nicht vorgeschrieben sind. Wie zum Beispiel, wir machen Mawlid und Nabi in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Wir feiern Mawlid und singen dieses Gesang, was die Leute singen. Oder wir sammeln uns 27. Nacht und tanzen im Kreis wie die Indianer. Das ist Tabarruk Mamnua, der verbotene Tabarruk. Oder wir erfinden irgendwas anderes. Oder wir beten in 27. Nacht 100 Rekka, irgendwas, keine Ahnung. Oder wir treffen uns am Tag von Zulhijja und sagen, heute müssen wir 1000 Mal La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sagen. Wir treffen uns um 3 Uhr. Nach 3 Uhr gilt nicht mehr. So, das ist Bida. Und das ist verboten. In dieser Sache gibt es keine Baraka. In Bida gibt es keine Baraka. Jemand kommt und sagt, es gibt Bida Hasana und Bida Seiya. Ja? Eine gute, schöne Hasana und eine schlechte, eine schöne Bida, eine schöne Erneuerung oder eine neue Sache im Islam, die schön ist und eine, die schlecht ist. Nein! Kullu bidatin dalale, sagt der Prophet. Jede Bidat ist der irre Weg, der falsche Weg, Weg Richtung Jahannam. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Jede Bidat. Ja, jemand wird kommen und sagen, ja, Omar, der Prophet hat gesagt, Bidat Hassan, das ist eine schöne Erneuerung. Oh, man sende fi sunna, fi Islam ist sunna ten Hassana, ja, falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Jemand, der eine Sache im Islam einführt, er bekommt eine Belohnung dafür und Belohnung von jedem, der das macht. Damit ist eine ganz andere Sache gemacht. Gemeint meine ich. Eine Sache, die vorgeschrieben ist. Ja? Ich komme, Brüder, und sage, wir öffnen hier einen Fond für Waisenkinder. Das war meine Idee. Ja? Wir haben jetzt in unserer Moschee einen Fond, wir sammeln Geld für Waisenkinder. Ja? Jeder kann geben, wann er will und wie viel er will. Ja? Für die Idee, für diese gute Tat, die vorgeschrieben ist, und das ist was? Das sich sorgen um die Waisenkinder. Das ist vorgeschrieben mit Koran und Sunna. Die Idee war meine. Ich habe sie eingeführt. Ich bekomme Belohnung dafür. Und ich bekomme Belohnung für jeden, der bei dieser guten Tat dabei ist. Ja? Du kommst und sagst, Brüder, wir machen eine Moschee. Wessen Idee war das? Deine. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber du kommst jetzt und führst irgendwas ein und sagst, wir machen Zikr so und so, tausendmal La ilaha illallah in der Nacht und so viel Uhr. Das ist, du hast eine Ibadah, eine ganz andere Ibadah, mit Zeit beschränkt und mit Art beschränkt. Wenn man also eine Ibadah erfindet, sie mit Zeit und Art beschränkt, dann ist das wieder, darüber werden wir inshallah sprechen und einige Sachen detailliert sprechen, wenn wir zu diesem Kapitel kommen. Und dieser Kapitel, die Bidah, wird eines Tages inshallah ta'ala drankommen. Aywa. Was bedeutet also in diesem Sinne die verbotene Tabarruk? Dass du sie auf eine Art und Weise machst, die nicht vorgeschrieben ist. Auch wenn du in Mekka bist. Du kommst in Mekka und sagst, ja, wenn ich jetzt in Mekka, keine Ahnung, Salto mache, da ist Bereke für mich. Ja? Das ist keine Bereke, das ist nicht vorgeschrieben. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aywa. Dann der nächste Punkt, التبرك بالأزمنة لم يثبت التبرك بها شرعا, dass du Bereke suchst in Zeiten, bei denen es keine Bereke gibt. Es gibt keinen Beweis im Koran und Sunna, dass dort Bereke ist. Der 12. Rabiul Awal. Was ist geschehen am 12. Rabiul Awal angeblich? Der Prophet wurde geboren, alaihissalatu wassalam. Ja? Oder der Datum, wann die Muslime gegen die Mushrikin Badr gekämpft haben. Wir sagen, wir feiern diesen Tag, das ist ein gesegneter Tag. Ja? Und da machen wir bestimmte Sachen, die sind... Nein, es ist keine Bereke. Hat der Prophet gesagt, nein. Oder Uhud, oder die Nacht von Israel Miraj, als der Prophet von Mekka nach Palästina gehoben wurde und dann von Palästina in den Himmel erhoben wurde, alaihi salatu wassalam. Diese Nacht von Israel Miraj werden wir feiern. Das ist eine gesegnete Nacht. Da machen wir extra viel Gebete und Zikir und was weiß ich. Nein, ist auch eine falsche Tabarruk. Ja? Weil es nicht vorgeschrieben ist nach Koran und Sunna. Aywa. Dritte Sache, Tabarruk memnua, bidawati salihin wa atharihim. Der verbotene Tabarruk mit Körpern bestimmter guten Menschen, ja, und von dem, was sie hinterlassen haben. Dein Großvater hat dir ein Buch hinterlassen und du sagst, in diesem Buch ist Bereka. Schau, wie alt das Buch ist. Mein Großvater hat eins daraus gelernt. Und ich sage, warum ist in diesem Buch Bereka und in dieser neuen, wie sagt man das? Ausgabe ist keine Bereka. Ja, aber die ist neu, die wurde gedruckt. Na und? Die kann man besser lesen. Ja? Und da fehlt kein einziger Punkt. Bei Nun oder bei Ba oder und bei dir, Allahu Alam, was da steht. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Ein Punkt schreibst du falsch. Das war's. Ein Punkt. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ha? La hawla wa la quwwata illa billah. Wieder? Normalerweise gewöhnt man sich mit der Zeit. Wenn einer jetzt frisch reinkommt, dann ist es wie ein bisschen, wird ihm vielleicht schwindelig. Aber wie ein Frosch zum Beispiel. Wenn du das Wasser kochst, das kochende Wasser, wenn du ein Frosch reinwirfst, er hüpft sofort raus. Aber, und du kannst ihn nicht kochen. Aber wenn du einen Frosch in kaltes Wasser gibst und dann aufs Feuer gibst, und es erwärmt sich langsam, langsam, langsam, langsam, schaffst du es, den Frosch auf diese Art und Weise zu kochen, zu töten. Aber wir erwähnen, der Prophet Sallam hat verboten, dass man den Frosch tötet. Ja? Nur, das war nur ein Beispiel, ja? Wissenschaftlich. Nicht, dass jemand das mit einem Frosch versucht. Auf jeden Fall, es gibt keine Bereke, dass man Tabaruk macht mit irgendeinem von den Menschen. Du kommst jetzt zu dir, zu mir und streichen sie und sagen, Mashallah, oder zu deinem Sheikh. Ja? Du sagst, oh, ich war in, keine Ahnung, irgendwo in den türkischen Bergen oder, keine Ahnung, ich habe meinen Sheikh gesehen, ich habe seine gesegnete Hand geküsst, ich habe jetzt Bereke. Allahu Akbar. Ich habe eine kleine Frage. Ich habe mal so ein Video gesehen, wo von einem Menschen ein Dschinn ausgetrieben wurde. Mhm. Und hat zum Beispiel beim Wasser den Koran gelesen und hat dann den Menschen ins Gesicht gesprüht. Ah, ja. Dieses Wasser, auf diesem Wasser ist Koran drauf gelesen worden. Ja? Das ist Ruqya nennt man das. Ja? Heilen mit Koran. Und so haben es die Salaf gemacht. Wir nehmen Wasser und darauf lesen wir bestimmte Ayat aus Koran und pusten in dieses Wasser. Ja? Und der Kranke trinkt dann dieses Wasser. Mit Allahs Erlaubnis wird dieses Wasser ihm heilen. Aber was ist das, was wir gelesen haben auf dieses Wasser? Die letzten drei Suren, oder? Nein, die gesegneten Wörter Gottes, Tabaraka Ta'ala, Ayat. Versteht ihr mich? Nicht irgendwelche. Nicht irgendwas. Wir haben Allahs Namen erwähnt auf dieses Wasser und Allahs Eigenschaften. Ja, Rahman, sei gnädig mit diesen Kranken. Heilen, ja, Rahman, ja, Aziz. Wir rufen seine schönen Namen. Allah sagt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah hat die schönen Namen, die schönsten Namen. فَدْعُوهُ بِهَا. Deswegen ruft sie mit diesen schönen Namen. Und du rufst Allah an, erniedrigst dich vor ihm. Du bist gedemütigt, bittest ihn, dass er heilt. Weil nur er heilt. Gibt es einen anderen Heiler außer ihm? Nein, es gibt keinen anderen Heiler. Es gibt Ärzte. Aber Heiler ist nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Na, wollen wir weiter, inshallah ta'ala. Wir haben gesagt, mit dem Körper, oder Sachen vom Körper wie Haare, versteht ihr mich, barakallahu fikum, oder Kleidungsstücke, der Tabarruk gilt nur für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu seiner Lebzeiten, wo er gelebt hat. Sonst niemanden. Es gibt keinen Sheikh, bei dem du Bereka suchen kannst, finden kannst. Ich habe meinen Sheikh berührt. Der Sheikh hat mich geküsst und was weiß ich was. Da gibt es keine Bereka. Das ist verbotene Tabarruk und das ist Schirk. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ich habe die Hand meines Sheikhs geküsst und jetzt habe ich Bereka. Nein, wenn du das wirklich glaubst, das ist Schirk. La hawla wa la quwwata illa billah. Jetzt erwähnen wir noch diese Regeln, inshallah ta'ala. Das sind vier Punkte, inshallah ta'ala. Die erwähnen wir hier und damit sind wir, inshallah ta'ala, mit diesem Thema fertig. Alhamdulillah, ich freue mich, dass wir das geschafft haben, in einer Stunde, inshallah ta'ala, zu erwähnen. Also bestimmte Regeln, die man wissen sollte, oder Formeln, die man wissen sollte bei dieser Mes'ala, bei dieser Frage, die Frage von Tabarruk, dass das Segen suchen oder Segen verlangen von Allah, tabaraka ta'ala, oder dass du denkst und glaubst und überzeugt bist, dass in dieser eine Sache Bereke ist. Aywa. Erste Sache, Tabarruk Ibadah. والأصل في العبادات منع والخطر حتى يأتي دليل على مشروعيتها. تبرك ist eine Ibadah. تبرك ist eine Ibadah. Eine Art Gottesdienst. Stimmt das? Und die Grundregel für Ibadat ist, dass alles verboten ist und alles ist eine Gefahr, außer das, für was wir Beweise haben aus Koran und Sunna, dass es vorgeschrieben ist. Wir sagen, jede Ibadah ist haram. Jede Ibadah ist verboten, außer das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befehlt und sein Prophet, alayhi salatu wa salam. Das ist Ibadah. Alles andere ist nicht Ibadah. Dieser Tabarruk, das wir bei Sahaben gesehen haben und bei dem Propheten, alayhi salatu wa salam, das nennen wir auch Tabarruk. Alles andere, was die Leute sich erfunden haben, nennen wir was? Bid'ah und verboten. Haram. Zweite Sache. Al-Baraka kulluha. إنما هي من الله وحده فهو مالكها وواهبها فلا تطلب من غيره. Die Bereka, der Segen, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Nur er besitzt sie und nur er kann sie geben und schenken, wem er will. Deswegen Bereka verlangst du nur von Allah tabaraka wa ta'ala. Wenn du sie woanders oder bei jemand anderen verlangst, außer bei Allah, ist es was? Schirk, zweifellos. Dritte Sache. أن البركة بما ثبتت بركته لا يفيد إلا الموحد المؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. Die Bereka, oder besser gesagt, dort, wo wir bewiesen haben, dass die Bereka steckt, bestimmte Plätze, bestimmte Zeiten, bestimmte Speisen und so weiter und so weiter. Wir haben Beweise aus Koran und Sunna, dass da die Bereka ist. Diese Bereka, wer hat einen Nutzen davon? Nur ein Muwahhid, einer, der an Allah glaubt und an seinen Propheten, alaihi salatu wasalam. Ein Kafir hat keine Bereka davon. Ein Kafir kann 10 Liter Schwarzkümmelöl trinken, es wird nichts. Verstehst du mich? Er kann Olivenöl tagtäglich trinken, es wird nichts. Vielleicht, Olivenöl ist bewiesen, dass es gesünder ist als die anderen Öle. Von dieser Seite vielleicht. Aber die Berka, der Segen Allahs subhanahu wa ta'ala, die bekommt nur ein Muwahhid. Soll ein Kafir in Mekka gehen und eine Rekka beten? Wollen wir sehen, ob sie 100 Rekka gelten für ihn? Es gilt überhaupt nicht, er hat überhaupt keine Rekka gebetet. Ein Kafir hat kein Gebet. Das nennt man Gebet nicht bei einem Kafir. Verstehst du mich? Gelten die Gebete von einem Kafir? Nein. Genauso ein Hajj. Hajj gilt auch nicht von einem Kafir. Viele Leute gehen Hajj machen, damit sie Muslime werden. Unsere Leute, Bosnier, Türken, Tschetschenen, Afghanen, keine Ahnung, was machen sie? Er geht, macht Hajj und er sagt, na, dieses Jahr habe ich Hajj bezahlt, ich will dieses Jahr Hajj machen und danach bin ich ein anderer Mensch. Sagst du, nein. Daraus wird nichts. Du musst zuerst Muslim werden, mein Lieber. Dein Leben verändern. Und erst dann machst du Hajj. Weil du, so wie du bist, ein Nichts, ein Kafir, einer, der sich Allah und seinen Propheten widersetzt. Du glaubst, du, dein Hajj ist gültig? Nein, dein Hajj ist nicht gültig. Deswegen gib nicht das Geld umsonst aus. Sondern zuerst lerne die Religion. Praktiziere sie richtig. Lerne das Wichtigste, La ilaha illallah, al-walai wal-bara, die wichtigen Sachen. Und erst dann, nachdem du das Gebet richtig praktizierst, machst du Hajj mit Allahs Tabarak Ta'ala erlaubt ist. Weil wenn du jetzt Hajj machst, wirst du nach, vielleicht, wenn Allah dich recht leitet, inshallah ta'ala, nach 5 Jahren kommst du und sagst, Subhanallah, damals habe ich Hajj gemacht, ich habe nur Geld umsonst geworfen, ich bin dort gegangen, spaziert, ich habe mich wie ein Tourist gefühlt, ich habe geglaubt, ich bin irgendwo auf Mauritius oder die karibischen Inseln, keine Ahnung. Es wäre besser, wenn ich die Religion zuerst gelernt hätte und dann Hajj gemacht hätte. Jetzt muss ich noch einmal Hajj machen, Subhanallah. Aber manche, es gibt Schwachköpfe, diese, die im Takfir übertreiben. Sie haben ein großes Problem damit. Die haben Hajj sehr oft gemacht. Aber sie sagen, ich muss wieder Hajj machen, damals war ich Kafir. Damals war ich Kafir. Hast du Allah angebetet? Ja. Warst du ein Muwahhid? Ja. Allah muss dann. Die machen Takfir jeden Tag über sich selber. Ist ja auch kein Wunder, dass sie Takfir über Muslime machen. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa, nächste Sache. أن البركة أو التبرك بما ثبتت بركته شرعا يجب أن يكون بطرق مشروعة وأن لا يبتدئ في ذلك هيئات وترائك لم يفعلها السلف الأول. Die Arten von Tabarruk, bei denen wir gesagt haben, es gibt Beweise aus Koran und Sunna, dass in dieser Sache Tabarruk ist, die Sachen macht man auf welche Art und Weise? So wie die Selef sie gemacht haben. Und nicht, dass wir jetzt irgendwas Neues erfunden. Sondern wir machen so, wie die Selef es gemacht haben, das ist die Bereka. Und nicht, dass wir sagen, jetzt, keine Ahnung, Schwarzkümmelöl, da ist Bereka. Was machen wir damit? Wir rauchen jetzt in einer Pfeife. Versteht ihr mich? Nein, sondern wir machen das, was die Sahaba damit gemacht haben. Ein bisschen haben sie getrunken, sie haben sich eingeschmiert, zum Beispiel massiert und so weiter und so weiter. Alles? Alhamdulillah, wir haben die Sache hinter uns. Barakallahu fikum. Wir werden inshallah ta'ala nächstes Mal über Tawassul sprechen. Tawassul. Und über Al-Dhabh li ghayrillah, wenn wir es dazu schaffen, inshallah ta'ala, das Schlachten im Namen von jemand anderen und nicht im Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Barakallahu fikum. Terhidi yaşayın, yaşatanlara, Hatice'lere, Aişe'lere, selamlar olsun, selamlar olsun. Terhidi yaşayın, yaşatanlara, Havva Bare'ye, Aişe'lere, selamlar olsun, selamlar olsun. Selamlar olsun, selamlar olsun. Allah'ı seven, Resulü seven, Kur'an hayatı için canını veren. Allah'ı seven, Resulü seven, Kur'an hayatı için canını veren. Bu yolda yiğitleri fedalar eden, Sümeyye'lere, Fatıma'lara, selamlar olsun, selamlar olsun. Bu yolda yiğitleri fedalar eden, annelerimize, bacılarımıza, selamlar olsun, selamlar olsun. Selamlar olsun, selamlar olsun. Haydi annelere, haydi bacılar, tevhidi yaşayın, yaşatın artık. Siz de örnek bire anneler olun, Kur'an'ı yaşayan yiğitler doğurun. Haydi annelere, haydi bacılar, tevhidi yaşayın, yaşatın artık. Siz de örnek bire anneler olun, Kur'an'ı yaşayan yiğitler olun. Selamlar olsun, selamlar olsun. Selamlar olsun, selamlar olsun. Sizlerin de çocukları şehitler olsun. Selamlar olsun, selamlar olsun. Sizlerin de çocukları şehitler olsun. Zeytler gibi, Yasirler gibi, Hasan Hüseyin Musablar gibi, Zeytler gibi, Caferler gibi, Hasan Hüseyin Musablar gibi. Selamlar olsun, selamlar olsun. Selamlar olsun, selamlar olsun. Allah'ı seven, Resulü seven, Kur'an hayatı için canını veren. Allah'ı seven, Resulü seven, Kur'an hayatı için canını veren. Annelerimize, bacılarımıza selamlar olsun. www.mücadele.com Annelerimize, bacılarımıza selamlar olsun. Selamlar olsun. Selamlar olsun.